26. Mobilmachung. Das Ehrenbürgerrecht an Klopstock, Schiller, Washington, Madison, Priestley, Pestalozzi etc. 28. Danton, wenn das Vaterland in Gefahr ist, gehört dem Vaterland alles. Damit das Vaterland, was ihm gehört, sich auch nehmen kann, werden auf Betreiben Dantons die Kommunen ermächtigt, Durchsuchungen von Häusern und Wohnungen machen zu dürfen. Vor allem, um nach Waffen zu suchen. Paris schmiedet 30.000 Piken. Die Stadt wird in den Verteidigungszustand versetzt. Die sich abrackernde Sans-Culotterie wird von Oberwasser der Royalisten-Klicken mit Hohn und Spott übergossen. Bald sind die Preußen da. Am 2. September wird ihnen Verdun durch Verrat ausgeliefert. Der Weg nach Paris ist für die Preußen frei. Die freiwilligen Bataillone sind bereit, dem Feind von außen entgegenzuziehen. Also stellt sich die Frage, ob es in einer solchen Situation sinnvoll ist, übles Verbrechervolk, Verräter, Konspirateure, Konterrevolutionäre, die eine Gefahr werden könnten, einfach so eingesperrt, aber wer weiß, in Ruhe leben zu lassen. Danton zur Nationalversammlung, wenn sogleich die Sturmglocke zu läuten beginnt, ist das kein Alarmzeichen, sondern das Signal zum Sturm auf die Feinde des Vaterlandes. Um die Feinde zu besiegen, meine Herren, brauchen wir Kühnheit, nochmals Kühnheit und wieder Kühnheit. Und Frankreich wird gerettet werden. In den Gefängnissen von Paris waren knapp 3000 Menschen aus den unterschiedlichsten Gründen eingeschlossen. 930 werden umgebracht. Sie arbeiteten vornehmlich nachts. 2. September, 3. September, 4. September. Der brave Bürger blieb in den vier Wänden. Das Volk hat es getan, sagte die Kommune. Die 700.000 in Paris, das gemeine Volk. Allein im Faubourg Saint-Antoine 100.000, in Saint-Martin 120.000. Beteiligt waren in der ersten wilden Nacht rund 600. In der letzten Nacht ein harter Kern von 3 Dutzend Unentwegten. Die Opfer waren in der ersten Nacht verhasste Adlige, Volksverräter, antipatriotische Priester. Sie wurden ausgewählt. In der dritten Nacht, da wurde nur noch wahllos gleich in den Zellen einfach totgeschlagen, was sich so fand. Straßenhuren, Bettlervolk, eingesperrte Irre und asoziale Kinder. Es ging auch noch am 5. und 6. weiter. Die Letzten suchten alles nochmal durch und klagten der Kommune, wieso es keine Arbeiten mehr gäbe. An diesen beiden Tagen wird der Konvent gewählt. Der Erste, der gewählt wird, ist Robespierre. Der Unbestechliche. Er trug die Brille gern über der Stirn ins Haar gesteckt, wie das die Damen mit ihren Sonnenbrillen tun.